I will now call upon the defendants to plead guilty or not guilty to the charges against them. They will proceed in turn to a point in the dock opposite to the microphone. Hermann Wilhelm Göring. Bevor ich die Frage des Gerichtshofes beantworte, ob ich mich schuldig oder nicht schuldig bekenne, I informed the court that defendants were not entitled to make a statement. You must plead guilty or not guilty. Bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Rudolf Hess. Nein. That will be entered as a plea of not guilty. If there is any disturbance in court, those who make it will have to leave the court. Joachim von Ribbentrop. Ich erkenne mich im Sinne der Anklage für nicht schuldig. Wilhelm Keitel. Ich bekenne mich nicht schuldig. In the absence of Ernst Kaltenbrunner, the trial will proceed against him, but he will have an opportunity of pleading when he is sufficiently well to be brought back into court. Alfred Rosenberg. Ich kenne mich im Sinne der Anklage nicht für schuldig. Hans Frank. Ich bekenne mich nicht für schuldig. Wilhelm Frick. Nicht schuldig. Julius Streicher. Nicht schuldig. Walter Funk. Nicht als schuldig. Hjalmar Schacht. Ich bin in keiner Weise schuldig. Karl Grün. Erich Schroeder. Ich bekenne mich nicht schuldig. Baldo von Schirra. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage als nicht schuldig.